Dialog 2. Im Moment habe ich leider keine Zeit, aber per Mail bin ich immer erreichbar. Meine E-Mail-Adresse ist mail@felirei-web.de. Ich buchstabiere Felirei. F-E-L-I-R-E-I.